der Kirche und sangen stille Nacht. Und im Stadtpark hat sich jemand umgebracht. Man entdeckte ihn zu spät, denn Heiligabend sind ja alle zu Hause. Schöne Kerzen, warmes Licht, es war Weihnachtszeit. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Doch für Selbstmordkandidaten war sie ausgerechnet heute geschlossen. Frohes Fest, welch ein wirkungsloser Rest. Gott wird ein Mensch, weil er uns liebt. Und seit es diese Nachricht gibt, gibt es Hoffnung. Frohes Fest, welch ein wirkungsloser Rest. Gott wird ein Mensch, weil er uns liebt. Und seit es diese Nachricht gibt, gibt es Hoffnung. Wir spenden immer viel für die Hungernden in der Welt. Doch er hungerte nach Liebe, einem Freund, der zu ihm hält. Heiligabend gab er auf und leise rieselt jetzt der Schnee auf seine Leiche. Wir versäumten ihm zu sagen, wer das Christkind ist, weil man Weihnachten so leicht den Mann am Kreuz vergisst. Und oh Jesu, du mein Leben, war für ihn nie eine eigene Erfahrung. Gefunden, der ihn gut versteht, der dem Leben einen Sinn gibt, täglich mit ihm geht. Es wäre ein Ross entsprungen mitten in der Nacht und in der Kälte seines Alltags. Hätte er doch nur gesehen, dass es Hoffnung gibt, weil in dunkelsten Momenten jemand da ist, der ihn liebt, der die Zeile, oh du Fröhlicher, ein Lied für alle Tage eines Jahres. Doch nur gesehen, dass es Hoffnung gibt, weil in dunkelsten Momenten jemand da ist, der ihn liebt. Wer die Zeile, oh du Fröhlicher, ein Lied für alle Tage eines Jahres. Frohes Fest, welch ein wirkungsloser Rest. Gott wird ein Mensch, weil er uns liebt und seit es diese Nachricht gibt, gibt es Hoffnung. Frohes Fest, welch ein wirkungsloser Rest. Gott wird ein Mensch, weil er uns liebt und seit es diese Nachricht gibt, gibt es Hoffnung.